Also ich kenne nur den BER, aber der ist ja noch nicht fertig, ne? Ach, BER hört man oft, ja, BER, ja. Da habe ich erst neulich was Lustiges gelesen. Man sollte einfach mal eine Stadt nehmen und. Oh, jetzt habe ich den Witz vergessen. Die schneiden wir raus. Oh Gott, peinlich. Und nehmen es am Anfang vom Sonnencast irgendwo rein hier. Ich soll hier. Hallo und herzlich willkommen zum dritten News-Podcast im Jahr 2014. Heute geht es um die News aus dem Februar 2014 und die werde ich natürlich nicht alleine besprechen, denn mit dabei ist heute auch wieder Marcel. Ja, hallo. Dann begrüße ich Clemens. Seid gegrüßt. Und zu guter Letzt noch unseren Stargast, das ist Kevin. Hallo, heute mal melodisch. Heute mal wieder in der Viererrunde, ganz klassisch sozusagen. Olli und Bianca hatten leider keine Zeit, hier am News-Podcast teilzunehmen. Deswegen machen wir es heute zu viert und werden die News der vergangenen 4 Wochen mal genauer zusammenfassen und besprechen, was denn da so alles bei Detective Conan passiert ist. Und wie gehabt starten wir dabei mit der Detective Conan Community, wo auch wieder einiges Interessantes passiert ist. Und da möchte ich gerne mit der Qualitätswoche im Wiki beginnen, die ja, wie einige vielleicht durch den Banner oben im Wiki mitbekommen haben, Anfang Februar lief, vom 6. bis 16. Februar. Ja, ist unklar, wie viele Benutzer teilgenommen haben, also 10 bis 12 könnte man sagen. Das Problem war, dass es in der Qualitätswoche ja eigentlich darum geht, Artikel zu verbessern, die es bereits im Wiki gibt, und keine neuen anzulegen. Einige Benutzer haben allerdings teilgenommen und neue Artikel angelegt und keine verbessert. Deswegen ist da unklar, ob man das dazu rechnen soll oder nicht. Deswegen, also, ja? Also meiner Meinung nach nicht. Wie Sofu in seiner Meinungsbild sehr gut erklärt hat, die Aufgabenstellung ist klar, von Anfang an. Und ich finde aber die Idee toll, dass man die neuen Artikel auch würdigt, diese aber nicht offiziell mitzählt. Ja, das finde ich auch eine gute Lösung. Ich bin allerdings dafür, diese neuen Artikel dennoch mit zur Qualitätswoche hinzuzuzählen. Dann sollte man halt in Zukunft den Namen der Qualitätswoche ändern oder halt die Wieso? Beschreibung neue Artikel der Woche. Sind auch Qualität, also die Beschreibung ist natürlich eine andere. Ja, nun gut, da kann man drüber streiten, da wird im Wiki gerade auch drüber gestritten. Insgesamt wurden aber 81 Artikel verbessert, also wieder ein neuer Rekord. Wir hatten in der ersten und zweiten Ausgabe jeweils 64 Artikel verbessern können. Jetzt 81 Artikel, also eine ganz beachtliche Zahl von 10 Benutzern, und 2 Benutzer haben noch neue Artikel angelegt, jeweils ein. Das ist natürlich auch sehr klasse. Ja, wie gesagt, da wird derzeit drüber diskutiert und die nächste Qualitätswoche findet dann auch schon bald statt, nämlich im Juni, vom 6. bis 15. Juni. Also wenn ihr diesmal nicht teilnehmen konntet, aus welchen Gründen auch immer, dann habt ihr im Juni wieder die Zeit, euch ans Wiki zu setzen, Artikel herauszusuchen, zu verbessern oder vielleicht auch neue Artikel anzulegen, die dann auch mitgewertet werden können, je nachdem, wie denn diese Diskussion dort ausgeht, die Abstimmung bei der Qualitätswoche. Ja, soweit zur Qualitätswoche. Ich bin sehr froh, dass wir da einen neuen Rekord aufstellen konnten und hoffe, dass wir den auch bei der nächsten Ausgabe nochmal brechen können. Da werde ich natürlich alles dran setzen. Nun aber zum Newsblock. Da hatten wir nämlich ein interessantes Gewinnspiel zum Valentinstag, der ja auch in diesem Monat war. Und da haben wir zweimal die Special Romance Edition verlost. Nicht wahr, Kevin? Genau so ist es, Philipp. Die haben wir zweimal verlost und beide Gewinner haben sich mittlerweile bei mir gemeldet. Beide haben sich gefreut, die Teilnehmerzahl war auch dafür, dass ja eigentlich der Band schon relativ lange draußen ist. Auch unerwartet hoch, muss ich sagen. Danke fürs Teilnehmen. Bitteschön an die Gewinner und nicht traurig sein an alle anderen. Gut, dann hatten wir noch ein Wort zum Sonntag, das ich geschrieben habe, rund um einen Film aus einer anderen Dimension. Da habe ich mich mal genau damit beschäftigt, worum es denn in dem neuen japanischen Kinofilm, den 18. Scharfschütze aus einer anderen Dimension, heißt ja der Titel, gehen könnte, und mal geschaut, ob denn der Hype, der derzeit durch die ganzen Detective Conan Foren geistert, gerechtfertigt ist. Also absolut sehenswert, lesenswert, Entschuldigung. Also was Philipp da aus seinem Hund gezaubert hat, nicht schlecht, wow. Das lässt sich doch lässt sich gut lesen. Ja, freut mich sehr, dass er dir so gut gefällt. Und wenn ihr auch wissen wollt, sehr, was denn da so steht, könnt ihr gerne bei uns im Newsblog reinschauen. Da könnt ihr das ganze Wort zum Sonntag natürlich nochmal lesen. Gut, zur nächsten News. Wir sind auch auf der Leipziger Buchmesse anzutreffen, nicht wahr, Kevin? Ja, auch das stimmt, absolut. Es geht ja schon in kurzer Zeit los. Die Buchmesse fängt ja offiziell am 13. März an, geht dann bis zum 16. März, also Donnerstag bis Sonntag. Wir haben jemals, wir haben auch ein paar, wie soll ich sagen, User-Treffen eingeplant. Die finden statt einmal am Freitag, zum anderen aber auch am Samstag. Das heißt, wir möchten auch euch wieder treffen. Ihr könnt uns kennenlernen und ganz persönlich mal Fragen stellen oder einfach mal anschauen, wer wir überhaupt so sind, den ihr oder die Menschen, die ihr einfach mal so hinter dem Conncast hört oder deren News ihr so lest, natürlich auch wieder mit dem Conn-Forum dabei, wo auch nochmal ein paar User teilnehmen werden. Also ich denke, das wird wieder ein recht erfolgreiches Treffen und ich freue mich schon sehr auf die Messe, aber auch auf all die Menschen. Ja, genau. Ich freue mich auch schon riesig auf diese Leipziger Buchmesse, zumal diesmal auch ein abgetrennter Bereich für alle Anime-, Manga- und Comic-Fans eingerichtet wurde, die, wie heißt sie noch? Die Manga-Comic-Convention, genau, MCC. Ja. Und da könnt ihr uns auch gerne treffen, wie Kevin schon sagte. Das erste Treffen ist gerne am Freitag, den 14. März um 15.30 Uhr beim EMA-Stand. Jawohl. Das ist Halle 1, H300. Wissen wir auch noch nicht so genau, wo es ist, aber wenn man so einen Plan hat, dann findet man es auf jeden Fall. Und das zweite Treffen ist dann am Samstag am gleichen Ort, nämlich am EMA-Stand, ab 14.30 Uhr dann schon. Also Freitag 15.30 Uhr, Samstag 14.30 Uhr. Und dann wollen wir uns mit euch treffen, mal ein bisschen die Messe anschauen und über Detective Conan sprechen, dies, das, alles. Also ihr könnt gerne vorbeikommen und uns dort treffen, wird garantiert ein großer Erfolg und ist auch mal toll, die Benutzer zu sehen, die dann im Forum aktiv sind, die den Conncast hören, die bei uns auf Conan News immer kommentieren, hat man auch mal ein Gesicht, ja vor allem wer hier im Conncast spricht, wer die Conan News schreibt und auch wer diese Conan News dann eben kommentiert und mit uns interagiert, das ist immer ein sehr schönes Erlebnis, wie ich finde. Ja, du hast gerade so ein Büchlein angesprochen, also ja, es wird ein Con-Buch ausliegen und dafür auch dann den genauen Messeplan, wo dann die Halle 1 zu finden ist, also wo unser User-Treffen stattfindet und so weiter und so fort. Genau, ja. Und zugleich haben wir noch die Gelegenheit am Sonntag, wo ja kein User-Treffen ist, dem 16. März, das sechsjährige Bestehen der Detektiv-Conan-Community zu feiern, die ja, ja wie gesagt, am 16. März 2008 gegründet wurde. Auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Jetzt hast du das schon verraten. Oh, na. Es kam mir fast so vor, als wäre das fünfjährige Jubiläum vom letzten Jahr erst gestern gewesen. Also, die Zeit rennt wirklich. Oder, ja, vielleicht spätestens vorgestern, aber ansonsten... Ja, gut, dann kommen wir zur nächsten internen Sache. Da geht es um die aktuellen japanischen Kapitel, die bei uns im Newsblog veröffentlicht werden. Da möchte ich nicht verschweigen, dass das seit einiger Zeit in Zusammenarbeit mit Miwako Takagi geschieht, die uns da recht herzlich unterstützen. Da möchte ich mich auch nochmal in aller Form für bedanken. Sie schreibt die Inhaltszusammenfassung immer, schickt sie mir dann, so dass ich die dann veröffentlichen kann. Ihr werdet auf den Newsbeiträgen auch immer solche Hinweise dann sehen, dass wir das zusammen erstellt haben, beziehungsweise ich nochmal rübergeschaut habe. Der eigentliche größte Teil kommt dann von Miwako Takagi. Und da bin ich wirklich recht dankbar, dass sie uns da so zur Hand geht und dieser Kapitelartikel schreibt. Denn das nimmt mir persönlich auch eine Menge Arbeit ab. Und die Qualität der Inhaltsangaben steigt dadurch auch enorm, wie ich finde. Also das ist eine gute Zusammenarbeit. Nochmals herzlichen Dank. Das dritte Mal hier. Dann möchte ich noch auf ein paar Kommentare eingehen, die wir zu älteren News-Podcasts oder Conncasts bekommen haben. Da wurde nämlich mal gewünscht, dass wir stärker auf diese eingehen. Da möchte ich zunächst einen Kommentar von Lukas vorlesen. Er sagt, okay, was ich aber echt traurig fand, als ihr über die Kasee-Charts gesprochen habt, ihr kennt nicht diesen wunderschönen Film Ami und Yuki, die Wolfskinder. Das hat mich aber sehr zum Nachdenken gebracht. Dass dieser Film Platz 1 erhalten hat, war für mich persönlich gar nicht so verwunderlich. Man muss halt auch nur ein wenig mehr über den Tellerrand schauen. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich direkt mal nachgelesen, was es eigentlich für ein Film ist, da ich den persönlich auch nicht kannte. Und ja, inhaltlich hat mich das nicht direkt angesprochen, aber ich konnte mir durchaus vorstellen mit der Thematik, dass es durchaus gut, dass ein durchaus guter Film sein kann, aber ich habe ihn eben noch nicht gesehen. Mal sehen, vielleicht werde ich das ja noch nachholen, je nachdem. Wenn er schon so erfolgreich war, wird es sicherlich noch einen Grund haben. Auch wenn mich die Thematik eben, wie gesagt, und wie auch Kevin gerade erwähnt hat, nicht unbedingt angesprochen hat. Ich darf gespannt sein und das über den Tellerrand schauen, das ist klar. Aber man sollte natürlich auch nicht unbedingt Detektiv Conan Hardcore-Fans es übel nehmen, wenn man nicht unbedingt über den Tellerrand schaut. Aber es sind nun mal nicht jedermann Anime versiert und Spezialisten. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, Clemens, ich muss mich dir vollkommen anschließen. Zum einen, Ame und Yuki, was ich so gelesen habe, mein Anime-Genre wäre damit nicht so erfüllt. Was ich aber sagen kann, über den Tellerrand schauen wir, finde ich, doch ziemlich oft und ziemlich gerne, aber wenn es dann etwas spezieller wird, ich meine Ame und Yuki, ja, Platz 1, herzlichen Glückwunsch, aber über den Tellerrand schauen, ja gerne und ja bitte, aber bitte nicht in den Nachbarteller reinfallen, sag ich mal. Also rüberschauen, aber immer noch das eigene Themengebiet nicht vergessen und nicht außer Acht lassen. Genau, also ich hatte von Ami und Yuki auch noch überhaupt gar nicht gehört, hatte mir dann kurz nach dem Kommentar überlegt, ob ich mir den Film nicht mal bestellen soll, um da reinzuschauen, nur damit ich ja sagen kann, worum es da geht. Habe jetzt immer noch keine Ahnung von diesem Film, bleibe persönlich auch lieber bei meinem Detektiv Conan Teller und esse da lieber reichlich von, als von anderen Ja, Tellern. der ist so schön bunt, ne, über all die Jahre geworden. Ja, und auch schon recht lange steht er da rum, so 20 Jahre. Naja, hast du ihn jemals in die gewaschen? Und nein? Ich Okay. hoff's, ja. Aber vorher aufessen. Eine weitere Verbindung wäre ja immerhin der Zweititel, die Wolfskinder, ne? Also, wenn man das auf Detektiv Conan bezieht, die Wölfe, die mit einer Silberkugel getötet werden, und oder die Werwölfe, sieben ja. Kinder und so weiter. Also, vielleicht könnte man sich das in dem Zusammenhang noch irgendwie Ja, vereinbaren. also könnte man hartgesottene Conan-Fans vielleicht gerade noch so in die Richtung werfen, aber für mich persönlich sehe ich da erstmal Es gab ja auch Klaus. noch das eine Kapitel bei Detective Conan, das übersetzt so viel hieß wie der Junge, der Wolf schrie. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Oh, stimmt, Das war das mit ja. dem, wo die Detective Boys bei dem einen Jungen da waren und der irgendwie die Mutter auf der Toilette gefangen Ja, genommen mit wurde. dem Spielkarten auf dem Genau, ja, Fußboden, das, oder, ja? ja, dieser Fall war das. Mit wo Conan allein am Handy gesehen hat, ja, die Haare sind ja so komisch, also. Genau, er hatte nicht den Fuji-Haaransatz. Ja, oh ja, oh, naja. Ja, der ist sehr genetisch sehr selten, weil er, ich glaube, rezessiv wird er vererbt wahrscheinlich, ne? Weil sonst Also, krieg das fand ich schon etwas sehr skurril. Nun gut, dann haben wir noch einen weiteren News-Podcast nicht, aber einen Themen-Podcast veröffentlicht, der 70. Conancast mit dem Thema der Mystery Train ist nicht genug. Da gehen wir noch einmal genauer auf Oh Band ja. 78 ein und schauen mit Spoilern, was denn da so alles passiert ist. Und auch dazu haben wir wieder einen Kommentar erhalten, diesmal von Paulchen Panther. Er schreibt: Toller Conancast, bezüglich der Namensgebung von deutschen Flughäfen, so ganz unüblich Flughäfen nach Personen zu benennen, ist das in Deutschland nicht. Zum Beispiel hat München den Beinamen Franz Josef Strauß oder Berlin-Tegel hat Otto Lilienthal, aber nur so nebenbei. Ja, nur so nebenbei jage ich jetzt mal das Männchen auf die Leiter. Du hast recht, es gibt tatsächlich solche Namen in denen, also Namen von Bahnhöfen, in denen berühmte Personen gewürdigt werden. Allerdings, Franz Josef Strauß und Otto Lilienthal haben meines Erachtens einen geschichtlich weit höheren Wert als Detektiv Conan. Naja, Detektiv Conan gibt's auch schon 20 Jahre, ist bald auch schon Geschichte. Geschichte ja, aber für Japan, aber nicht für Deutschland. Es gibt ja außerdem auch noch Namen von Kommentatoren, wo fiktive Figuren oder Tiere gewürdigt werden. Wie der Kommentator aus von diesem Zitat hier. Ja, also kenne ich jetzt nicht diese beiden Ich auch Spitznamen nicht. von Flughäfen oder was auch immer. München meint wahrscheinlich Flughafen hier, Franz Josef Strauß. Berlin-Tegel habe ich auch noch nicht gehört, aber durchaus möglich, dass es so genannt wird. Gut, dann gehen wir über zum Anime in Deutschland. Da ist ja auch wieder einiges Interessantes passiert. Detective Conan wurde jetzt ja leider abgesetzt, vorerst oder auch für immer, wer weiß das schon. Stattdessen ist jetzt das Anime-Geheimnis gelüftet worden. Und wer hat jetzt den Sendeplatz von Detective Conan erhalten, Kevin? Das sage ich dir gerne. Es ist Sailor Moon. Und Achtung, es ist kein April-Scherz. Ja, nun, wo alle wissen, dass es wirklich kein April-Scherz ist, rufe ich mal mit den näheren Details raus. Viva zeigt von Montag bis Freitags je 3 Folgen am Tag ab 17.35 Uhr. Am Samstag wiederholt Viva ab 18.55 Uhr 6 Folgen. Und sonntags ab 17.25 Uhr werden 6 Folgen wiederholt. Man muss sagen, Viva gibt Sailor Moon wirklich alle Sendezeit der Welt. Die Pfoten geben dem derzeit aber auch recht. Man kann nur sagen, ja, was kann man sagen? Wir wollen gerne zurück. Oder was fällt euch ein? Wie viele Episoden hat denn Sailor Moon? Ich meine, also 199. 199, also genau. Auch eine ganze Menge. Aber mit 3 Episoden pro Tag ist man dann dort auch schon recht schnell durch. Ich bin wirklich gespannt, was denn danach kommt. Ich könnte mir vorstellen, ein nochmaliger Rerun. Ja, ist eigentlich ja, logisch, oder? Hey, wir sind bei Viva. Hey, einmal oder zweimal? Wie oft sollen wir wiederholen? Von einer Umfrage. Also auf Facebook, damit, ne? Ja. Damit dürfte ja Sailor Moon 66 Tage gesendet werden. Was ja eigentlich nichts ist, das sind ja 2 Monate nur. Was nichts ist, genau, ja. Ein kleiner Zeitvertreib. Ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch die Quoten von Detective Conan aus der vorletzten und auch aus der letzten Woche der Ausstrahlung bei Viva. Die, ja, Kevin? Die vorletzte Woche ging ja noch von Montag bis Freitag, also Episode 318 bis 27, während die letzte Woche dann aber nur noch von Montag bis Mittwoch fielen. Also 328 bis zur berühmten Folge der stumm zurückgelassenen Beweis, die ja jeder kennt. Ja, man muss sagen, in der vorletzten Woche waren die Quoten deutlich besser. Was man aber sagen kann dafür, dass Conan schon seit Jahren eigentlich wirklich bei Viva mehr als nur ein Fußabtreter ist, dafür sind die Quoten wirklich, wirklich stark. Ein Beispiel nenne ich gerne mal in der relevanten, im relevanten Zuschaueranteil hat Viva teils 1,6% erreicht. Das war beim Showdown im Gericht Teil 1 am 3. Februar, ein Montag. Und auch eine Stadt als Geisel, das war dann die letzte Woche. Der Montag war auch extrem erfolgreich mit 1,0% Marktanteil. Also eine Stadt als Geisel hatte nochmal zahlreiche Fernsehzuschauer ranlocken können. Ja, am Anfang der Ausstrahlung bei Viva lag der Detective Conan immer deutlich über dem Senderschnitt von 1%. Ja, genau so war's. Ich weiß nicht, ob der Senderschnitt immer noch so ist. Das war auf jeden Fall 2011, läuft ja auch schon ein bisschen Detective Conan. Mittlerweile hat sich das ja so eingependelt bei 0,5 bis 1,5%, also im Schnitt auch wieder 1%. Ja, also, was ja nicht schlecht ist. Nee, also, läuft so gut wie der Senderschnitt. Und der Senderschnitt ist ja die Vorgabe, die es zu erreichen gilt. 1%, ja. Und wenn selbst nach der dritten Wiederholung noch auf dem Senderschnitt liegt, dann will ich gar nicht erst wissen, wie es dann bei neuen Folgen aussehe. Ja. Ich glaube, da könnte Viva dann mit einer Erhöhung des Senderschnitts dauerhaft rechnen um 0,1%. Weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen, aber... Also. Davon könnte man aber jedoch tatsächlich ausgehen, zumindest in der Anfangsphase. Ja, zugleich haben wir natürlich noch eine negative Meldung, die uns erreichte. Und zwar kennt ihr vielleicht das RTL 2 Anime-Programm, also nicht mehr im Fernsehen. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was ich hier meine. Das wurde jetzt leider kurzfristig eingestellt, also diese Online-Plattform, die gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es nur einen traurigen Hinweis, dass das Programm eingestellt wurde und wir informiert werden, sofern es denn wieder so ein Online-Angebot geben sollte, wovon derzeit nicht auszugehen ist, keine Ausrede, wie ich vermute. Ne? Ganz ehrlich, ich habe dieses Online-Portal nie genutzt, habe mal reingeschaut, aber nie die Episoden gefunden, die ich wollte und habe mir dann gedacht, lohnt sich ja überhaupt gar nicht. Denn das Problem war meinerseits, dass man eine Serie schauen wollte und dann gab es dort nur... Ja, dann gab es doch nur 5 Episoden oder so dazu. Aus der Mitte rausgegriffen oder sowas. Da kann man nicht die Episoden, die Serie schauen. So ist das dann nun mal. Richtig, ja. Da schließe ich mich dann direkt an. Es war auch bei mir so, ich habe tatsächlich mal reingeschaut, aber da war Episode beispielsweise 5, 1, 20, 3 und dann macht es keinen Spaß. Also, ja. Naruto Shippuden, Yu-Gi-Oh! Zets, ich werde es nie aussprechen können, Pokémon, Wakfu und noch mehr gab es mal zu sehen, aber ja, Das ist alles Geschichte, wirklich Geschichte, wirklich Anime-Geschichte, die jetzt vorbei ist. Sowohl im TV als auch im Internet bei RTL 2. Ja, war das für euch denn vorhersehbar? Also so, was ich bisher gehört habe, kann ich ja zufrieden sein, dass ich nichts verpasst habe, weil ich die Seite weder aufgesucht noch sonst was gemacht habe, noch wirklich kannte. Doch, ich habe mal gehört davon. Prognostizieren konnte ich es insofern daher eher nicht. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt unbedingt ein großer Erfolg sein würde. Das nicht. Ja, da geht's mir ähnlich. Also ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, ob sich in dieses RTL 2 Anime-Portal lohnen könnte oder nicht. Ich habe es mir ehrlich gesagt gewünscht. Echt? Ja, weil wenn RTL 2 gesehen hätte, oh, also dieses Anime-Interesse ist ja doch viel größer als das an Frauentausch, als das an X-Diaries, als an großen Brüsten am Strand und so weiter und so fort. Na, ja, das aber Problem so ist, glaube ich, ja, dass in Detective Conan in Deutschland, Entschuldigung, andere Prioritäten herrschen. Das heißt, solche Serien, die einfach den ganzen Tag auf den privaten Sendern laufen, Ausnahme, also den ganzen Tag über den Nachmittag meine ich jetzt, ab abends wird es dann ja ein bisschen anders, wobei auch nicht unbedingt, die sind ja in Deutschland Standard und Anime sind eher Nischenprodukte, die sich kaum noch jemand anschaut, die eigentlich niemand haben will. Mm-hmm. Also niemand ist jetzt übertrieben, so aber... So sagt man jedenfalls, ne? Aber ProSiebenMax feiert ja Erfolge. Ja, ProSiebenMax ist ja, wenn wir ehrlich sind, auch nur ein neu. Nischensender. Also, ja, ist ein Nischensender, ist neu, aber... Ja, ist ne... Muss ich nicht verstecken. Nee, also ProSiebenMax ist eine super Idee, auch trifft ja genau die Lücke mit den amerikanischen Serien, mit Untertiteln und sowas, was ich dort alles gehört habe, ist eine klasse Idee und auch Anime dort zu bringen. Aber den breiten Markt wird man damit nicht zwangsweise ansprechen können, wenn man Serien bringt, die nicht jeden interessieren, die eher, die allein schon in Japan teilweise nicht der Bringer sind, sondern nur so ein mittelgroßer Bringer, sag ich mal. Und wenn man die dann nach Deutschland bringt, dann muss man auch damit rechnen, dass die untergehen könnten. Also wenn man One Piece bringt, wenn man Detective Conan bringt, da weiß man, das kann was werden. Bei anderen Serien, die auch aus RTL 2 Zeiten nicht mehr bekannt sind, da muss man dann gucken, wie sich das entwickelt. Ich meine, das RTL 2 Anime-Portal, um aufs Thema zurückzukommen, Serien wie Wakfu, was lief da noch, haben mich nie wirklich interessiert. Ja, Pokémon, keine Ahnung. Ich hab's noch vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also Wakfu kenne ich erst, seit ich die News-Meldung geschrieben habe, dass RTL 2 Anime kommt. Da war klar, ah, Wakfu, okay, was ist das? Egal, schnell eine Meldung schreiben und dann... Also das RTL 2 Anime-Portal war ja eh eher so aufgezogen, dass man sich gesagt hat, okay, ja, wir müssen jetzt irgendwie beim Anime irgendwas noch ein bisschen bleiben. Nicht irgendwie jeden jetzt verloren zu haben. Ja, ja, genau, und bringen dann so 2-3 Serien, okay, war ein paar mehr, aber die großen Serien, Detective Conan, One Piece, sonst welche, waren nicht dabei. Das heißt, die hat man vollkommen aus den... mit Pokémon war aber natürlich ein Blockbuster dabei. Das darf man ehrlich sagen. Aber auch eher eine Kinderserie, die ja, etwas Älteren wurden nicht angesprochen. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Animes aller Zeiten. Natürlich nach One Piece, bla bla bla. Ja, klar. Dennoch hat RTL 2 nur versucht, da irgendwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Das stimmt, und absolut. Und es ist eigentlich nur konsequent, das Anime-Portal jetzt zu schließen und zu sagen, wir machen einen endgültigen Strich, sagen, das Thema Anime ist vorbei. Wir hatten mal eine große Zeit damit, dann wurde es immer schlechter und jetzt müssen wir irgendwann nochmal sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt kann ein anderer Sender kommen und das neu aufziehen, ohne Vorurteile. Ich meine, wenn man von RTL 2 spricht... Man hat nur noch Vorurteile. Dann spricht man von Schnitt, von... Ja. Ich möchte es mal kurz sagen im Conancast. Wer Film 4, der Killer in ihren Augen, auf RTL 2 gesehen hat, in dieser Szene ein Musiker raucht, ja, das schneidet RTL 2 nicht raus. Dieser Raucher tut seinen Zigarettenstummel in einem Aschenbecher ausdrücken. Und Achtung, genau diese Szene ist rausgeschnitten worden. Wenn ihr also jemals auf die Idee kommt, Zigarettenstummel auszudrücken, euch gnade Gott. Gut, ich glaube, das Thema lassen wir mal lieber mit RTL 2. Also das Anime-Portal war da, es war eine nette Idee, hat nicht funktioniert, RTL 2 hat es eingestellt, RTL 2 hat ihre Anime jetzt komplett abgeschlossen. Ich möchte mich dennoch nochmal bedanken beim RTL2-Team, auch wenn es diesen Podcast wahrscheinlich hören wird, für die langjährige Ausschreibung von Detective Conan. Ja. Ohne RTL2 gäbe es bisher 2001 und dann 2, ne? Gäbe es keine Episode von Detective Conan hier in Deutschland, da gäbe es vielleicht uns hier nicht, da gäbe es euch hier nicht, ja, die hier diesen Podcast hören. Und ich denke, ja, in diesem Sinne sind wir RTL 2 doch auch zu Dank verpflichtet, auch wenn es in den letzten Jahren eher nicht mehr so war. Gut. Jetzt ja, sind das, wir auch, ja, das Wichtigste lief eben über RTL 2, muss man sagen, genau. Früher auf jeden Fall, ja. Derzeit über Viva und vielleicht auch eventuell in naher Zukunft oder ferner Zukunft bei ProSieben Max oder anderen Sendern. Das, ja, können wir nicht ausschließen. Wobei sich ja Tele5 erstmal auch wieder distanziert hat vom Thema Anime. Beispielsweise. Ja, beispielsweise. Naja, solange keine neu produzierten Folgen irgendwo laufen, neu synchronisierten, bleibt RTL wohl die Nummer 1 in der meisten Arbeit. Bisher ja. Da müsste ein anderer Sender erstmal bis zur Episode 666 aufschließen. Das wäre nicht so einfach. Und aber 666 wäre schon eine Marke, wenn wir da wären. Also, ja, das wäre doch recht akzeptabel. Dann der Teufel würde uns holen bei der Marke. Dann hätten wir auch schön den London-Fall noch mit dabei, ne? Was in 333 Episoden alles passiert. Ja, beachtlich, ne? Ja. Dann wüssten wir endlich, wer Shuichi Akai ist. Gut. Springen wir über zu einem Thema, wo schon bekannt ist, wer denn Shuichi Akai ist, wer James Black ist und wo wir noch neue Charaktere kennengelernt haben, wo Detective Conan weitergelebt wird, nämlich bei EMA. Und EMA hat jetzt geplant, einige Serien als E-Book zu veröffentlichen. Was ist das denn für ein Phänomen, Kevin? Ja, ein ganz hervorragendes, möchte ich behaupten. Oder aber, möchte ich auch behaupten, ein ganz blödes. Ja, E-Books, des einen Fluch, des anderen auch Segen. EMA hat vor, wie eben erwähnt, E-Books herauszubringen von Manga-Serien. Diese werden alle einen Einheitspreis haben, also egal wie teuer, ob 5 Euro, 6 Euro, 6,50 Euro, 7,50 Euro oder irgendein anderer ominöser Preis, für 4,99 Euro gibt es sie dort alle. Ich möchte erst ein paar andere Serien nennen, Beispiel wäre The Kiss of Blood, Ayashi no Seres, Mirai Nikki, Another, Suiren, Golden Tales, Gothic Cage und so weiter. Jetzt aber auch dabei der Detektiv Conan vs. Kaito Kid, Sonderband, die Kaito Kid Treasured Editions, davon alle 4 Bände und die weiteren Serien, die ich benannt habe. Aber ich konnte noch bei EMA aus EMA herauskitzeln, dass auch die normalen Detektiv Conan Bände definitiv noch ebenfalls als E-Book erscheinen sollen. Ja, das heißt also ebenfalls für 4,99. Man kann diese derzeit vorbestellen, unter anderem bei Amazon und bei iTunes. Wir haben ja auch schon in der entsprechenden News gleich mal die Conan-Wiki-Artikel verlinkt, damit ihr auch gleich wisst, was für Bücher ihr da vor euch habt. Ich persönlich möchte gleich mal eine Meinung loswerden. Man kann nicht pauschal sagen, dass E-Books schlecht sind. Also ich habe mir den Sonderband Conan vs. Kaito Kid vorgestellt. Ja, ich gebe zu. Und ich möchte einfach mal reinlesen. Ich möchte einfach mal schauen, wie ist denn die Qualität? Wie kommt man damit klar? Und dann möchte ich mein ein Urteil fällen. Also ich habe bei E-Books persönlich noch einige Bedenken. Ich finde es zwar schön, dass es jetzt Detective Conan und auch andere Serien als E-Book geben soll, denn wie man ja so häufig hört, soll das ja das Zukunftsgeschäft sein. Dennoch kenne ich ganz viele Menschen, die auch sagen, Bücher in den Händen zu halten ist das Nonplusultra des Lesens und die würden nie auf solche E-Books umsteigen. Dennoch merke ich auch in der Bahn und sonst wo immer häufiger Leute, die E-Books haben, also solche Lesegeräte, wie man sie überall bekommt, nicht irgendwie das Handy und so weiter. Da sieht man ja nicht, dass sie E-Books lesen. Ja, von daher weiß ich nicht so genau. Ich meine, Carlsen ist ja auch schon mal den Schritt gegangen und hat einige Serien als E-Book veröffentlicht, sogar eine eigene App dafür konzipiert, die ich mir auch mal geladen habe. Dort gab es auch einige Titel, die man sich umsonst laden konnte und dann lesen konnte. Habe ich mir auch geladen, aber nie wirklich gelesen. Mhm. Ich meine, wenn ich Manga lese, dann habe ich auch lieber das Buch in der Hand oder den Manga, blätter da drin rum und wische nicht auf irgendeinem Tablet oder auf dem Handy hin und her, um die Seite zu finden. Und ich meine, Detective Conan würde ich mir serienmäßig nie als E-Book anschaffen, sondern einfach als Manga. Da bin ich ganz konservativ, sage ich mal. Eignet sich auch für die Arbeit im Wiki beispielsweise überhaupt gar nicht, wenn ich da sage, ich muss mal kurz das recherchieren. Kommt drauf an. Die Artikel im E-Books, die Qualität des Bildes im E-Books selbst ist natürlich viel besser unter Umständen. Ja, stimmt, die Bildqualität schon, aber ja, das Raussuchen von Informationen nein, ist natürlich nicht doch nein, schwieriger. Da gehe ich lieber zum Schrank hin, nehme da den Band raus, blätter, schlag eine Seite auf, blätter schnell weiter, ja, und kann noch zwei Bände nebeneinander liegen auch, haben. Ja, den Anlass genommen, die Leipziger Buchmesse, da ich mit der Bahn ja dahin fahren werde, ich habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein echt guter Test. Einfach mal vorne in der Bahn lesen, aber nicht als Band, sondern wirklich auf dem iPhone. Ich bin gespannt, wie das Experiment bei mir persönlich einschläft. Und aber natürlich nach wie vor, ich werde alle Bände nur als normalen Band kaufen, als normalen Buch, obwohl man natürlich sagen muss, also der Sonderband kostet ja normalerweise 5,99 von den versus Title Pit, als E-Book 4,99. Die Title Pit Treasured Edition kostet ja 7,50 als E-Book nur 4,99. Man kann natürlich abwägen, ja, Preis hin oder her. Ich persönlich bleibe aber natürlich dann meinem normalen Manga. Klar, also wenn ihr da interessiert sein solltet, diese Serie als E-Book zu haben, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich brennend interessieren, ob sich da jemand für die gesamte Serie interessiert, die in Zukunft als E-Book zu laden oder auch nur vereinzelte Bände. Vereinzelt könnte ich mir vorstellen. Band 42 würde ich mir laden. Ja, kann. Ja, Band ja. 42, ja. Mit Jodie und Wermut und boah. Also mit dem Geisterschiff und also. Mein ja. absoluter Lieblingsfall Intellektiv vorne. Richtig, ja. Also wie gesagt, wenn ihr euch die Bände kaufen wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, ob da jemand die ganze Serie oder einzelne Bände kauft. Ich werde es nicht machen. Ich bin schon froh genug, wenn ich mein Handy oder mein Laptop mal ein bisschen stehen lassen kann und ein Buch zur Hand nehmen kann und nicht immer vor Bildschirm sitzen muss. Mhm. Ist ja ein verbreitetes Phänomen in unserer heutigen Zeit. Leider, ja. Nächstes Thema. Gut, das war der Manga in Deutschland, das war der Anime in Deutschland. Wir sind durch damit und kommen jetzt zur spoilerfreien Zone mit ein paar interessanten News, wie gehabt. Beginnen möchte ich mit einem interaktiven Detective Conan Theaterstück, das im Juni starten soll. Und ich denke, da hat Marcel ein paar genaue Informationen zu. Wir sind gespannt. Genau, da hat man sich nämlich zum 20. Jubiläum von Conan, also 94 ist die Serie ja gestartet, in der Shonen Sunday, mal was ganz Besonderes ausgedacht. Es gab jetzt schon Realfilmumsetzungen, eine Realfilmserie. Und jetzt kommt mal ein Theaterstück mit Detektiv Conan, also mal ganz was anderes. Und das soll laufen vom 4. bis zum 15. Juni und hat den Titel Detektiv Conan, die Glocke zu einem mörderischen Auftakt. Ja, und das Besondere dabei ist, dass das Publikum in dem Theater direkt mit eingebunden wird in den Mordfall. Also es wird praktisch ein interaktives Theaterstück geben, wo ein, ja, ich nehme mal an, dem Titel nach ein Mord stattfindet. Und im Publikum werden vielleicht Zeugen befragt oder vielleicht gibt es sogar einen Schauspieler, der sich im Publikum versteckt hält und den muss man finden. Also es klingt auf jeden Fall, finde ich, sehr vielversprechend. Und zudem ist auch noch bestätigt worden, dass zwei Synchronsprecher der Conan-Serie mit dabei sind. Und zwar die von Conan, Minami Takayama, und auch die von Ran. Wie heißt die nochmal? Da müssen wir jetzt nachgucken. Oh, das weiß ich auch nicht auswendig. Ja, während du nachschaust, also das sind aber schon spätestens jetzt die beiden absoluten Argumente, da unbedingt hinzugehen, wenn man denn kann. Also hallo, mit Conan und Ran auf der Bühne einen Fall in einem Theater, also was Besseres fehlt ja kaum noch. Wahnsinn. Ja, ich habe nochmal den Namen jetzt nachgeguckt. Also Ranmori, Entschuldigung, heißt Wakana Yamazaki, die Synchronsprecherin, die ist auch dabei. Und ja, es wird in Tokio Shinjuku im, wie heißt es, Theater Kinokuniya Savan Theater stattfinden. Und eine Eintrittskarte kostet etwa 5.500 Yen, also 40 Euro umgerechnet. Also wer da ist und Interesse hat an einem Conan-Theater, kann ja mal hingehen. Ich nehme mal an, also, dass es auch im Nachhinein auf DVD erscheinen wird. Das ist ja üblich normalerweise. Das wäre ja klasse, ja. dass so ein Theaterstück auch aufgezeichnet wird. Also ich habe bisher nur eine Anime-Umsetzung als Theaterstück gesehen. Das war letztes Jahr Steins Gate, aber das war wirklich sehr klasse gemacht. Und wenn Conan daran anknüpfen kann an die Qualität, dann wäre ich sehr zufrieden. Ja, gut, dann gehen wir über zu einem neuen Interview mit Gosho Aoyama aus einer Detektiv-Conan-Zeitung. Und auch da weiß Marcel wieder ein bisschen mehr. Ja, die Interviews kommen ja immer mal wieder von Aoyama, der spricht ja immer gerne über seine Serie. Und wie du schon sagtest, in der Conan-Zeitung, das ist ja so ein Magazin, das ist jetzt seit diesem Jahr neu in Japan rausgekommen. Es kommt monatlich und da gibt's immer Nachrichten über Conan und so weiter. Eigentlich eine schöne Sache. Und ja, da spricht Aoyama. Soll ich mal meinen, ja? Ja, kann bei uns, na, ist wahrscheinlich schwierig. Also mit dem ganzen Inhalt ist es wahrscheinlich zu viel zu übersetzen und dafür ist wahrscheinlich die Abnehmerzahl in Deutschland zu gering. Aber ja, er spricht da vor allem über seine Rolle als, ja, wie sagt man, Mitwirkender bei den Filmen. Also er führt ja praktisch die Aufsicht bei den Kinofilmen. Er ist ja verantwortlich dafür, dass seine Serie richtig umgesetzt wird. Und da hat er ein bisschen was zum 17. Film gesagt, zum jetzt kommenden 18. Film. Auch zu den Effekten, die da geplant sind, zur Story, wie er findet, dass zum Beispiel Okia, Sera und Akai mit eingebaut werden. Und was ich auch ganz interessant fand, das war ja zum Beispiel, dass er meinte, dass er den Film praktisch erst als Manga vielleicht umsetzen wollte, aber jetzt doch als Kinofilm. Und dass es da auch so ein bisschen vorangeht mit der Handlung. Aber kann man schon vielleicht erwarten, dass es, ja, ein bisschen mit Akai und so da Zusammenhänge gibt. Er meint ja auch, zur Kinopremiere wird der Manga eine Verbindung herstellen mit dem Originalwerk. Also wird es da erstmals, denke ich, so eine richtige Verknüpfung geben mit dem Film. Man muss jetzt vielleicht nichts Großes erwarten, aber ja, gucken wir mal. Das wurde im Forum auch schon groß und breit diskutiert, inwiefern denn dieser Film handlungsrelevant ist. Und ich denke, viele haben sich da, oder ich weiß, viele haben sich dagegen geäußert, dass dieser Film ein Muss ist, um diese Handlung im Manga zu verstehen. Denn ich denke auch, Aoyama weiß selber sehr gut, dass nur in Japan eigentlich dieser Film zur richtigen Zeit angeguckt werden kann. Das heißt, wenn in Deutschland dann der Band raus ist mit dem Kapitel, die er dazu gezeichnet hat, dann ist der Film eventuell noch gar nicht veröffentlicht oder einige Länder veröffentlichen vielleicht nur den Manga und die Filme gar nicht und verpassen dann dadurch etwas. Das kann er eigentlich gar nicht machen, finde ich. Und demnach wird es wahrscheinlich so ablaufen, dass er die Haupthandlung im Manga fortführt und der Film sozusagen eine kleine Hintergrundgeschichte darstellt, die man wissen kann, um die Manga-Handlung besser zu verstehen, aber nicht wissen muss, um zu verstehen, was denn im Manga ausgeführt wurde. So sehe ich das. Ja, ich denke auch, es wird eher so eine Kleinigkeit sein, als jetzt die große Offenbarung, wer Bourbon ist oder sowas. Also vielleicht irgendeine kleine Hintergrundgeschichte zu Akai könnte ich mir vorstellen oder was mit Sera. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass zum Beispiel auf Deutschland Rücksicht genommen wird oder so. Also die Japaner machen da ja meistens ein ihr Ding. Und Deutschland ist jetzt auch nicht, ja, ist ein Markt, aber jetzt auch nicht so ein großer. Ja, aber alle anderen Länder zusammen sind natürlich auch schon ein Gewicht, wenn man sieht, im Vergleich zu Japan. Wobei Japan natürlich der größte Spieler da ist. Ja, wobei man auch sehen muss, dass zum Beispiel, ja, es gibt ja eben diese Verknüpfung im Manga und es wird ja dann auch ein Jahr später im Anime zu sehen sein. Und es ist ja immer noch so, dass der Anime praktisch das Hauptwerk von Conan mehr oder weniger ist, also es die größten Abnehmer hat. Und der, ja, Anime wird ja auch in anderen Ländern gezeigt und so weiter und die Filme kommen ja auch nach Deutschland. Insofern wird man da dann auch, ja gut, zumindest im Manga dann auch einen Zusammenhang bekommen in Deutschland. Na, werden wir ja alles sehen, wenn der Film draußen ist, wissen wir genauer, was denn da passiert. Und beim Manga müsste es ja langsam auch mal in diese Richtung gehen, denn der Film kommt ja schon Mitte April in die japanischen Kinos. Ich weiß gar nicht, welcher Tag das genau ist, der 18., 16., irgendwo da. Werden wir dann alles sehen. Im Manga muss es auch langsam in diese Richtung gehen. Da kommen wir dann später noch zu, wenn Kevin hier raus ist. Ja. Vorher noch ein paar andere Informationen und da beginne ich mit der DVD-Veröffentlichung in Japan. Da wurden jetzt wieder 4 Episoden veröffentlicht, unter anderem der Fall um Schaum, Dampf und Rauch, der ja auch schon im deutschen Manga zu lesen war. Der japanische DVD-Stand ist ja meist so wie der deutsche Manga-Stand, bisschen hinterher vielleicht. Zudem noch die Information, dass Detective Conan als Manga in Finnland eingestellt wurde, vorzeitig. Ja. Nach dem 77. Band war dort Schluss und Egmont Manga, Egmont, ja. ja, Also das finnische Äquivalent zum deutschen Egmont Verlag, ja. Ja, die haben gesagt, geht nicht mehr weiter, wir haben zu wenig Abnehmer, lohnt sich nicht mehr. Fertig. Die Fahrkarte für den Mystery Train lösen wir nicht mehr. Wir machen lieber einen Cliffhanger à la RTL 2 nach Episode 333. Ja, nach 333 folgt 77. Was kommt als nächstes? 1. Wobei offiziell hieß es ja, man wollte Kosten einsparen, ne? Also von der Abnehmerzahl hat man natürlich nicht geredet, aber dass die natürlich zurückgegangen sein muss, ist ja klar, ne? Also, ja, ich hoffe, dass in Deutschland sowas so schnell nicht passiert, aber sowohl Egmont Manga als auch Kase betonen immer wieder, Detektiv Conan ist für sie ein Bestseller. Wir sehen ja auch bei Kase in den Charts, wo wir hier auch einen Kommentar von Lukas zu hatten, den wir am Anfang des Podcasts besprochen haben, dass Detektiv Conan die Filme dort ganz oben in den Charts, nicht ganz oben, aber immer noch mit dabei sind. Und der neueste Film ist auch immer ganz oben mit dabei. Also da sollte man nicht hoffen oder nicht denken, dass Detective Conan in naher Zukunft eingestellt wird. Ja, die Entwicklung in Finnland hat sich ja auch zwischendurch schon vor ein paar Jahren so angekündigt, dass es irgendwann zu Ende sein soll. Da gab es, glaube ich, auch eine Unterbrechung und so. Das heißt ja, in Zukunft wird es wohl nicht mehr Sala Poliisi Conan heißen, ne? Genau, leider nicht, ja. Und wie du schon ansprachst, es war vorher so, dass die Veröffentlichungsrhythmen nicht konstant waren. Das heißt, es wurde immer mal irgendwann veröffentlicht. Hier mal ein Band, da mal ein Band. Bei uns aber auch, ne, muss man sagen, fairerweise. Ja, bei uns auch, aber man konnte sich vorher direkt darauf festlegen. Und bei Finnland war es so, da kamen dann ein, zwei Bände irgendwie mal pro Jahr. Mensch, ich versuche immer noch für RTL 2 oder für Finnland warme Worte zu finden, aber man. Nur ich meine, man kann ja nicht sagen, dass sie schlecht waren. Also sie sind ja immer bis 77 was gekommen. Was aber wirklich schlecht war, das muss ich loswerden, ist das Cover. Das Cover der finnischen Conan-Bände ist absolut hässlich. Bäm, gut. Ist ja zum Glück vorbei, vielleicht wurde es deswegen eingestellt. Ja. Dann noch ein Hinweis zu Marcells Let's Plays. Da wurde jetzt der vierte Teil von den besten Partnern veröffentlicht mit dem Titel Nichts als Ausreden. Ja, genau, da geht's nämlich um die Ausreden, die immer Conan erfindet, wenn er sich rausfindet, um noch im Fall zu ermitteln. Er muss ja immer als unschuldiges Kind auftreten, muss ja seine Klugheit ein bisschen zurückhalten, darf sich praktisch nicht so protzig darstellen. Und ja, ich weiß nicht, ob der fünfte Part schon raus ist, wenn der Podcast hier erscheint. Der ist auf jeden Fall praktisch fertig. Wir kommen jetzt auch langsam dem Ende entgegen. Also im fünften wird es dann nochmal sehr spannend. Da kommen dann so die großen Enthüllungen, auch vor allem im sechsten Part, denn der ist auch schon aufgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht im siebten ist es dann zu Ende. Gucken wir mal, wie es dann ausschaut am Ende. Das kenne ich noch nicht. Ja, okay. Und damit sind wir auch durch mit der spoilerfreien Zone. Und Kevin, du weißt, was jetzt kommt. Wir müssen nichts als Ausreden, ne? Mir fällt auch nur diese eine Ausrede ein. Nein, ich möchte mich nicht spoilern. Ja, deswegen sage ich Ciao, tschö mit Ö. Und sage aber auch an die Zuhörer, ich freue mich auf die Leipziger Buchmesse mit Philipp, euch dann zu sehen. Und ansonsten sage ich viel Spaß beim Weiterhören oder beim mit mir wegklicken, dann aber nicht vergessen, nochmal zum Outro vorzuspulen und ansonsten bis zum nächsten Conan-Cast. Genau, ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke für die Teilnahme. Mit euch. Man sieht sich, gerne. Marcel, Kevin Reichert. Kevin, danke, okay. Ciao, Kevin. Also, Kevin, Tschüss. Ciao. So, und zu dritt geht es jetzt weiter mit dem Anime in Japan, also paar kleine Spoiler jetzt auch. Und da beginnen wir mit den Episoden 727 und 728, die noch vom letzten Podcast übrig sind sozusagen, die mit Früchten gefüllte Schatztruhe Teil 1 und Teil 2 waren das. Ja, Ranzonoko und Conan sind gemeinsam mit Kogoro und auch Sera bei einer Kochsendung von einem berühmten Fernsehkoch aus der fiktiven Welt von Detective Conan eben und wollen sich dort gemeinsam diese Sendung anschauen, wo dann am Ende eine Frucht des Tages präsentiert werden soll. Und dabei kommen wir dann wieder zu ein paar neuen Geheimnissen von Sera. Und zwar unterhalten sich Conan und Sera gemeinsam miteinander und da offenbart Sera wieder einige neue Geheimnisse, die ich hier nicht genauer ausführen möchte. Da könnt ihr dann selber mal genauer schauen, was es denn damit auf sich hat, welche Geheimnisse es jetzt gibt und vielleicht auch, wann die geklärt werden, ob die geklärt werden. An sich geht es dann in dieser Kochsendung darum, dass am Ende diese Frucht des Tages präsentiert werden soll und genau als eine Truhe geöffnet werden soll, in der sich die Frucht befindet, befindet sich in dieser Truhe dann auch eine Leiche. Also ich muss sagen, ich habe die Episoden nur so überflogen, weil ich den Fall schon aus dem Manga kannte, also aus den Kapiteln. Ja, er war jetzt nicht so überragend im Gedächtnis geblieben, aber ich habe so ein bisschen mir das Ende angeguckt, das war ganz interessant mit Sera, wo dann die Frage kommt, die spoilern wir mal nicht. Und ansonsten war es ein relativ Standardfall eben. Die Truhe öffnet sich, eine Leiche ist drin, sehr unerwartet und ein Trick mit den Schlüsseln war da noch, glaube ich. Und drei Verdächtige, also, Und Yoko Ukino war mal wieder drin. Stimmt, ja, die war auch mit dabei. Ja, also ich kenne den Fall auch nur aus dem Manga, habe die Episoden jetzt nicht gesehen. Ein durchschnittlicher Fall, der ganz interessant ist, weil es auch wieder mit Sera ein bisschen vorangeht, wenn voran das richtige Wort hier ist. Also es werden wieder neue Geheimnisse offenbart, wieder was Neues und, also ich denke, wir sind da mit 3 von 5 Truhen gut bedient. Ja, da würde ich mich anschließen. 3 von 5 Äpfeln oder Truhen würde ich auch geben. Ja, gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Episode. Das ist die Episode 729, Diamanten, Gemälde, Star-Schauspielerin. Was hat es denn damit auf sich? Ja, da geht's mal ausnahmsweise nicht um unseren Stargast Kevin, sondern wir begeben uns zusammen mit Kogoro, Ran und Conan natürlich, der ist ja immer dabei. Die werden eingeladen in das Haus von einer Star-Schauspielerin, wie der Titel schon verrät. Und ja, ansonsten steht im Titel noch Diamanten und Gemälde. Und zwar ist in dem Haus viel Dekoration vorhanden von den ganzen Filmen, in denen die berühmte Schauspielerin früher mitgewirkt hat. Also inzwischen ist sie, glaube ich, schon in Rente. Aber da gibt es eben Gemälde, wo sie abgebildet ist, ganz viele Medaillen und so weiter, was man eben so erwartet. Und dann sind da ebenfalls noch in dem Haus anwesend ihre Söhne und ich glaube eine Tochter hat sie auch noch und das Hausmädchen. Und die Beziehungen laufen nicht alle so gut, wie man das so kennt bei Conan. Dann ist einer immer ein bisschen zerstritten mit der Mutter. Und was kommt denn als nächstes? Ja, noch nicht der Mord. Erstmal fährt das Zimmermädchen den Wagen von der Hausherrin, an dem viele Erinnerungen hängen, weil sie da in vielen Filmen natürlich mit dabei war. Den Wagen fällt sie erstmal in den Gartenteich mitten rein. Und da rastet natürlich die Hausherrin so ein bisschen aus und beschimpft sie und feuert sie sogar. Und wie es so ist, kurz danach stirbt sie auch schon in ihrem Zimmer. Und zwar, das ist mal ungewöhnlich, durch einen Brand. Und Conan und Kogoro und Ran bemerken dieses Rauch, den Rauch aufsteigen aus dem Zimmer, eilen natürlich sofort dahin, aber es ist schon zu spät. Sie ist tot und dann stellt sich natürlich die Frage, wer hat sie umgebracht? Und Conans Blick fällt dann gleich auf das Fenster und an dem Zimmer sind außerdem noch ein paar Spiegel, glaube ich, aufgestellt, die so ein bisschen das Sonnenlicht reflektieren. Also kommt gleich der Verdacht auf, dass durch das Sonnenlicht der Brand ausgelöst wurde. Auch von der Idee her war es durchaus innovativ. Was noch? Also, es ist auch mal ungewöhnlich, dass ein Brand zur Todesursache führt. Nur ich fand es ein bisschen komisch, dass, dieses Opfer hat sich praktisch schlafen gelegt und 2 Minuten später war sie an einer Rauchvergiftung gestorben. Also, sie hatte zwar so eine Schlafkrankheit, glaube ich, oder musste schlafen, aber ich würde doch irgendwie bezweifeln, dass wenn man sich gerade hinlegt, man es dann nicht bemerkt, dass da auf einmal Rauch im Zimmer ist und man dann sofort stirbt, also erstickt. Das kam mir ein bisschen sehr plötzlich vor. Aber ansonsten war alles gut gemacht, schön Einteiler, fast das Beste rausgeholt. War übermäßig interessant, war der Trick jetzt nicht, es war relativ offensichtlich, von daher bleibe ich mal bei, vielleicht so 3 Sonnen. Ja, also ich habe erstmal war ich verwundert über den Einstieg, denn man sieht ja zunächst einen Filmausschnitt, den sich die Familie Mori bei der Hausherrin ansehen von damaligen Zeiten in Schwarz-Weiß, wahrscheinlich so einen fiktiven Kultfilm. Ach ja, stimmt, das habe ich vergessen. Das war ziemlich gut gemacht. Ja, das muss ich sagen. Also das war schon ein guter Einstieg. Und dann im Anschluss, also ich hatte erstmal die Hausherrin wahrgenommen, als wäre sie recht nett und freundlich empfänglich, aber dann, als sie in Kontakt mit ihren Kindern gerät, sieht man doch irgendwie ein gewisses wahres Gesicht, das sie hinter ihrer schauspielerischen Maske versteckt. Ja, also da kommen diese ganzen Konflikte auf zu. Irgendwie scheint diese Schauspielerin, die Hausherrin, gar nicht von den Talenten ihrer Kinder oder von den Fähigkeiten ihrer Kinder überzeugt zu sein, kritisiert nach hier und da. Ja, und das eskaliert dann ein wenig. Ja, und dann wollte sie ja eben diesen Mittagsschlaf machen. Dazu verwendet sie ja immer diese Schlaftabletten, braucht sie dafür zum Einschlafen. Zieht dann diese Gardinen zu, und als dieser Unfall dann geschah, da hat sie dann irgendwie wusste, ich weiß nicht, wie das ist mit Schlaftabletten, ich konsumiere selber keine, aber dann scheint es so laut gewesen zu sein, dass sie aufgewacht ist. Und dann, wie du sagst, war das doch so etwas seltsam, dann hat sie wahrscheinlich wieder Schlaftabletten genommen, und wie es da mit dem Rauch ist, kann ich auch nicht so beurteilen, ist sicherlich in Frage zu stellen, klar. Ja, ansonsten ist das eben ja sehr überschaubar. Es ist, wir haben alle Kinder, die Hausangestellte sind verdächtig, sind der Hausherrin gewissermaßen abgeneigt und so weiter. Ja, ich war jetzt von dem Fall nicht sonderlich überzeugt. Er hat mich in gewisser Weise unterhalten. Das nicht heißt, dass ich jetzt unbedingt 3 gebe, sondern ich mache es mal kurz. Ich gehe da auch eher runter auf einen Spiegel. Ja, das klingt jetzt etwas hart, aber ich muss sagen, Hui, ja. Muss man ja, nicht. nee, ist eher unbrauchbar. Was nicht heißt, also ich fand es auch innovativ, durchaus interessant, aber einer reicht in dem Fall aus meiner Sicht. Dann lasse ich mal die Finger von dieser Episode. Naja, du kannst ja Marcells Bewertung von meiner subtrahieren, und dann hast du schon 2 von 5, und dann wäre es vielleicht noch eine Überlegung wert, ob du Na, dann wären es vorbeischaust. eigentlich -2, wenn man von 1 3 abziehen würde. Wäre es ja ganz übel. Ja, aber es ist halt auch immer die Frage, was man aus so einem Einteiler rausholen kann. Ja klar, Das ist richtig, ja. der Trick war auch ziemlich offensichtlich, muss ich zugeben. Aber ich habe mir auch überlegt, was ich da gebe. Also es sind knappe 3, würde ich sagen. Aber der Fehler danach war dann doch, weiß ich nicht, nicht ganz so gelungen. Von daher würde ich dem doch eine schlechtere Note geben. Aber dazu kommen wir jetzt erst nicht. Ja, genau. Was ich jedenfalls nur sagen möchte, ist, dass unsere Schilderung vordergründig da sind und nicht die Bewertung in Zahlen. Das sollte man hervorheben. Also schau dir das lieber so an, falls es dich angesprochen hat, was da vorgegangen ist, dann eher als unsere Zahlenbewertung, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, Ja. Philipp hat da noch so ein bisschen Zweifel. Ich werde mir die Episode nicht anschauen, nein. Aber vielleicht ja die nächste Episode, die Episode 730, mit dem Titel Die Abbildung war zu vollkommen. Da sind eben die Detective Boys wieder unterwegs mit Professor Angassar und sind auf einer Modellbaumesse, wo die Kinder dann ganz begeistert sind von den ja, neuesten Produktion der ja, kreativen Künstler da, wie zum Beispiel Roboter oder irgendwelche interessanten Figuren, wie es auch im Titel heißt, oder Modellautos und so weiter, oder auch eine Eisenbahn, schauen die sich dann ganz genau an und interessiert. Da werden dafür eben auch Farben verwendet, um diese Modelllandschaften zu entwickeln und so weiter. Und sie lernen dann eben auch mehrere Personen kennen. Einen sehr bekannten Star, wie heißen die, Konstrukteur, den die auch sehr bewundern für seine Arbeit, und auch weiter eben einen, der Roboter baut und so weiter. Ja, und dann kommt es dann eben leider auch zu einem Mord, wo sie dann den Star-Konstrukteur tot auffinden in einem anderen Zimmer dieser Messeanlage. Und ja, dann gilt es die Frage, die haben einen etwas korpulenteren Mann wegrennen sehen, der auch anscheinend ein Journalist ist und das Ganze dokumentiert, das Geschehen, und der wird natürlich sofort verdächtig, warum er da herumrennt. Allerdings wird bei ihm keine Tatwaffe festgestellt, denn vor Ort wird keine gefunden. Es muss ein scharfer Gegenstand gewesen sein, ein Messer. Tja, und die Polizisten sind natürlich noch nicht auf die Tatwaffe gestoßen, konnten sie nicht finden, obwohl sie irgendwo sein muss. In der Nähe ist sie nicht. Das heißt, der Täter muss sie noch bei sich haben, schlussfolgert Conan. Nun, so nimmt das Geschehen seinen Lauf und dann wird tatsächlich das Ganze dann auch irgendwann, stellt sich dann heraus, wo die Tatwaffe und alles abgeblieben ist. Und in der Zwischenzeit kommen dann noch die Verlobte des Star-Konstrukteurs Verstorbenen an. Ist natürlich ganz bestürzt. Aber dann werfen sich diese Kandidaten für den Täter gegenseitig vor. Ach, du hast den noch umgebracht. Nein, du hast den noch umgebracht. Was, du? Nein, du hast den noch umgebracht. Und so weiter. Da hat man, sieht man schon, wie es läuft. Also jeder verdächtigt da jeden. Nur ein, zwei Und oder drei. genau, ja, das sind drei. Und ja, durchaus interessant, mal so eine Modellbaumesse zu sehen. Und interessant fand ich auch, wie dann Kommissar Maigret in den Sinn kam, endlich mal die Kinder vom Tatort wegzuschicken, was ihn Ja, das. teilweise. Da muss ich auch mal einhaken. Das fand ich mal Ja. sehr konsequent und gut gemacht, dass da wirklich mal. Ja. Ansonsten werden ja die Detective Boys immer zugelassen und so. Und Das da stimmt. nimmt. Da geht, glaube ich, gleich kommt Maigret oder Takagi auch teilweise auf Agatha los und sagt immer, die können doch die Kinder hier nicht an diesen grauenvollen Ort lassen. Und das sagt er wirklich drei, vier Mal, weil die versuchen natürlich immer wieder zurückzukommen und Conan manchmal auch allein und schließt Takagi, glaube ich, einmal die Tür sogar. Also das war ganz nett gemacht, dass sie sich wenigstens daran mal gehalten haben. Also ein realistischer Ansatz. Die Polizei da wirklich konsequent, die immer wieder wegfickt. Ja, das stimmt. Also ich fand das auch eine gute Idee, mal endlich zu zeigen, dass Kinder am Tatort nicht zu suchen haben. Aber Conan, der alte Schnüffler, war natürlich wieder an der Tür und hat beim Verhör da gelauscht. Und zum Glück hat dann Takagi nach einer Zeit auch die Tür zugemacht. Das fand ich auch wieder ganz nett. Ja, letztlich werden aber die Kinder wie immer benötigt, bis vor allem den Conan, ne? Der dann auch wirklich letztlich ja, zum Instrument der Tat dann kommt, also zur Tatwaffe gelangt und ja, und somit dann auch ja oft zu den Täter findet und der Fall dann gelöst werden kann. Letztlich ist es allerdings doch in gewisser Weise eindeutig. Also es wird schon sehr darauf abgezielt, wer der Täter ist. Also als erfahrener Conan-Zuschauer sollte man das wissen. Mein Verdacht, mein erster Verdacht hat sich dann auch bestätigt, also war relativ offensichtlich. Allein Ja, vom Aussehen schon. genau. Und diesmal hat sogar Conan direkte Kommentare abgegeben, mit dem stimmt doch etwas nicht. Naja, nur was wohl. Insgesamt gebe ich daher dem Fall einen Punkt der Episode, der Füller-Episode, einen Punkt mehr als den vorherigen. War recht interessant. Auch das Ende fand ich ganz nett, wieder ein wenig Humor mit unter den Detective Boys und so weiter. Dass nun mal nicht jeder eine lupenreine Weste hat und dass man aus der Sicht der Kinder natürlich jeden bewundert. Ja, also 2 von 5 Rosen, Stängel, Blätter, wie auch immer. Oh, das passt doch gut. Wobei ich mich ein bisschen abhebe von der Bewertung. Du gehst eins rauf, ich gehe hier eins runter. Also ich fand ein bisschen, ja, es anstrengend, da bei der Episode das durchgehend zuzuschauen. Ich muss ein paar Mal anhalten, was kein so gutes Zeichen ist. Und da erinnere mich auch im Gegensatz zu der Episode mit den Sonnenstrahlen noch nicht mehr so gut an die Episode, obwohl die ersten paar Tage an sich her ist. Ja, es war für mich so ein bisschen so ein Standardfall mit wieder drei Verdächtigen und die Beziehungen waren, fand ich, diesmal auch nicht so gut ausgearbeitet zwischen den Verdächtigen. Es war so ein bisschen Standard mit der Freundin und dem, ich weiß nicht, war es ein Rival oder so, der andere Modellbauer da auf jeden Fall und naja. Also das war folgendermaßen, der Modellbauer, einer Modellbauer war, der ja wurde vom Star-Konstrukteur beauftragt, für ihn zu arbeiten. Allerdings dann wurde dann eben seine Werke dann eben dem Star-Konstrukteur zugeschrieben. Er wurde gefeiert, er hatte Erfolg. Das Ganze entstand so, dass der andere Bauer, wie man das so sagen kann, dass dieser finanzielle Probleme hatte oder privat irgendwas nicht ganz gut lief und daher auf diese Sache sich einlassen musste. Und ja, und da hat man eigentlich schon direkt das Motiv und man braucht sich das gar nicht mehr anzusehen, aber wer es möchte, kann sich es gerne anschauen, ja. Na genau, also praktisch Rivalen und so ein bisschen Rache, das Motiv. Und ja, von den Charakteren her relativ Standard. Positiv hervorzuheben ist, finde ich, vielleicht 3 Punkte. Einerseits der Handlungsort, diese Messe, ist mal ein bisschen was anderes. Andererseits, am Ende die Mordwaffe war ein bisschen überraschend, muss ich sagen, aber auch nicht unbedingt vorherzusehen, also hätte man nicht so leicht drauf kommen können. Und das dritte war eben, dass die Polizei sehr konsequent war, mal die Detective Boys wegzuschicken. Das hat auch zu ein paar lustigen Szenen geführt und ich glaube auch Mitsuhiko hatte ein paar lustige Auftritte, also er stand so ein bisschen hier im Vordergrund bei der Episode. Er hat sich, glaube ich, sehr für diesen Modellbauer interessiert. Aber ansonsten fand ich es relativ anstrengend, die zu gucken und gibt daher nur zwei Modellfiguren. Also die Defizite, die du da ansprichst, die kann ich auch nur alle bestätigen. Also das Ganze empfand ich auch so, auch wenn meine Bewertung ein Punkt höher ist, aber das Ganze trifft tatsächlich auch aus meiner Sicht zu. Ja, dann fehlt jetzt nur noch die Wiederholung, die jetzt eingeschoben wurde. Ich denke mal, das war passend zum Valentinstag, denn am 15. Februar, also einen Tag nach dem Valentinstag, wurde Episode 426 wiederholt. Da ging es um den Liebesbrief an Ran. Das gibt der Conan natürlich erstmal zu bedenken, dass Ran da einen Liebesbrief bekommt. Von wem kann er nur sein? Und ja, die Episode lief auch ziemlich erfolgreich. Die hat 12% Einschaltquote bekommen. Aber das ist zum Beispiel im Gegensatz zur letzten Episode, die jetzt lief, über die wir gerade eben gesprochen haben mit dem Modellbauern, die hat nur 8,5 bekommen. Also ich denke mal, der Titel alleine hat da schon das Ruder hochgerissen. Weil das Besondere war auch, die Wiederholung war ein Filler. Bisher hat man noch nie ein Anime-Original wiederholt. Das war das erste Mal. Und ja, ansonsten gibt's noch eine kleine Meldung zu Detektiv Conan zum Sendeplatz. Und zwar wird am 5. April eine neue Serie vor Detektiv Conan laufen. Und zwar eine neue Umsetzung von einer Detektivserie, die Conan sehr gut kennt. Und zwar geht's da um Detektiv Kindaichi. Die Serie ist insofern besonders, weil sie praktisch dazu geführt hat, dass Detektiv Conan überhaupt zustande kam. Gosho Aoyama hat ja immer wieder in Interviews erwähnt, dass früher Kindaichi lief in der rivalisierenden Zeitschrift und er deswegen eben Conan erst geschrieben hat, weil Detektivserien damals ganz gut ankamen und Shonen Sunday wollte auch mal eine Detektivserie haben. Und ja, vielleicht kann man ja mal mit einem Crossover wieder rechnen, da würde ich mich freuen. Und es gibt ja auch schon ein Spiel zwischen Conan und Kindaichi. Also ab dem 5. April gibt's dann vielleicht wieder ein bisschen mehr ja, Detektiv-Action im Doppelblock am Samstagabend in Japan. Das ist doch cool. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, dann sind wir auch durch mit dem Anime in Japan. Dann noch zu den kommenden Episoden. Am 1. und am 8. März laufen die Episoden 731 und 732. Wenn der Nachbar am Tatort dein Ex-Freund ist, darüber hatten wir auch im letzten News-Podcast schon gesprochen, dass sie dann laufen soll, Teil 1 und Teil 2. Und da geht es wieder mal um die Polizisten und insbesondere um Yumi. Und der Titel verrät eigentlich schon, worum es da geht. Da dürfte man sehr gespannt sein. Und der Synchronsprecher eines neuen Charakters, der in diesen beiden Episoden auftauchen wird, ist, soweit ich das weiß, auch schon bekannt. Dann machen wir weiter mit dem Manga in Japan. Da hatten wir auch noch einige Kapitel zu besprechen, die wir im letzten News-Podcast nicht besprechen konnten. Und natürlich zunächst einmal der Hinweis darauf, dass die Artikel dazu bei uns im Newsblog gemeinsam mit Miwako Takagi zustande kamen. Also da auch recht herzlichen Dank für die vielen Informationen, die wir jetzt hier besprechen können über diese Kapitel. Und beginnen möchte ich mit dem Fall um einen Drachenflugwettbewerb. Das sind die Kapitel 885, der Drachenflugwettbewerb 886, der lauschende Mann und 887, die Stimme des Teufels. Genau, das ist ein dreiteiliger Fall. Und da sind die Detective Boys mit Professor Agasa bei einem Drachenflugwettbewerb. Und ja, dann bemerken sie eben, dass ein Mann dort über die Absperrung stürzt in einen Fluss hinein und drei Verdächtige gibt's dann dort auch wieder, wie gehabt, und es gilt herauszufinden, wer denn der Täter ist. Spannend ist im Hintergrund natürlich noch, dass Ai eine bestimmte Melodie vor sich her summt, während sie Musik hört, und da möchte Con natürlich herausfinden, was das für eine Melodie ist, was sie da hört. Und ja, da dürfen wir gespannt sein, ob er es schafft, das herauszufinden oder ob Ai das zu verhindern weiß. Denn es ist natürlich sehr peinlich, vor Conan oder vor anderen Menschen zu singen. Klar, kennen wir. Etwa Karasü Nase Nakuno? Nicht so ganz, ja, fast. Schön wär's. Wäre auch komisch, wenn Ai das singen würde, ja. Tja, da hat wohl die gute Mutter mal was auf der Kassette wieder hinterlassen. Ja, Also ich fand den Fall, habe ich noch nicht ganz gelesen. Ich fand ihn ganz okay bisher, soweit ich das beurteilen kann. Würde daher vorerst bei 3 von 5 Drachen landen. Dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Fall, den es hier noch zu besprechen gibt. Das sind die Kapitel 888, also wieder eine interessante Zahl. Die angespannte Teeparty und 889 mit dem Titel Zero oder wie man auf Deutsch übersetzen könnte, Null. Da sind sich alle nicht ganz einig, wie man das am besten übersetzt, denn es geht ja um Zero, aber auch um die Null. Beginnen wir damit. Kogoro kommt nach Hause und findet dort einen Zettel von Ran vor, dass er direkt ins Krankenhaus kommen soll. Das Heido Zentralklinikum, das ja uns allen noch bekannt sein dürfte. Klingeling. Aus dem großen Organisationsfall. Und wie man vermuten könnte, geht es wieder heiß her. Aber zunächst mal zum eigentlich Geschehenen. Und zwar liegt Eri dort mit einer Blinddarmentzündung, sodass sie operiert werden musste. Ist alles auch schon gut verlaufen, also kein Mord in diesem Sinne. Wäre auch schlimm gewesen, mal ehrlich. Organhandel. Oh ja, das wollen wir bei der Tiefen nicht sehen. Ist, glaube ich, auch ein bisschen gewalttätig, ein bisschen brutal für die Serie mittlerweile. Naja, ich würde die Organisation und ihre Ziele nicht unterschätzen. Ja, dann lernen wir aber noch 4 Personen kennen, die gemeinsam eine, oder 4 Frauen kennen, die eine Teeparty veranstalten in diesem Krankenhaus. Und dann verstirbt die eine bei der Einnahme eines Tees ganz urplötzlich. Und es gilt natürlich jetzt herauszufinden, wer denn der Täter war von den restlichen 3 Personen. Also wieder wahrscheinlich 3 Kapitel. Bisher sind 2 veröffentlicht worden. Das Spannendste ist an diesem Kapitel oder an dem ersten Kapitel allerdings die Hintergrundgeschichte. Und zwar ist auch Bourbon in dem Krankenhaus anzutreffen. Oh ja. Und da geht es mit Conan gleich wieder heiß her. Denn er fragt Conan, ob er nicht einen gewissen Rikumichi Kusuda kenne. Worauf Conan gleich antwortet, dass er ihn nicht kenne. Worauf Amuro direkt stutzig wird. Denn wenn man eine Person fragt, ob sie eine Person kennt, also eine andere Person kennt, dann fragt man normalerweise erst nach Details zu dieser Person, wie sie denn aussieht und so weiter. Und Conan hat direkt mit Nein geantwortet, sodass er eventuell schließen könnte, dass Conan Rikumichi Kusuda eben doch gekannt haben könnte. Wir erinnern uns, Rikumichi Kusuda ist ja dieser, ist ja der Spitzel aus dem Organisationsfall damals, der im Krankenhaus da war und der dann noch eine Verfolgungsjagd mit Akai und Conan hatte und sich dann selber umbrachte dabei. Jetzt versucht Amuro eben Details darüber herauszufinden. Ja, und auch ein weiterer interessanter Punkt ist, dass hier direkt schon auf Amuros Kindheit eingegangen wird, was Aoyama ja in einem Interview schon bekannt gegeben hatte, dass er dort ein paar Informationen zu bekannt geben möchte. Und zwar hatte er früher als Kind den Spitznamen Zero oder Null. Ja, interessant ist noch, dass eine Frau in der Vergangenheit Amuros, als er sich ein bisschen erinnert an seine Kindheit, dass dort eine Frau auftaucht, die erstaunliche Ähnlichkeit zu einer anderen Frau hat, die wir Eri Kisaki kennenlernen durften. Nee, Eri Kisaki ist nicht, das ist eine andere Mutter, nämlich von Ai. Es wird spekuliert, ob das nicht Elena Miyano sein könnte, die dort sich mit Amuro unterhalten hat, aber es ist sehr spekulativ, also da ist noch überhaupt nichts bekannt. Es könnte aber gut sein, dass dort eine Verbindung zwischen Amuro und Elena Miyano besteht. Also da könnte man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten und darüber diskutieren. Was sagst du denn dazu, Clemens? Allgemein wurde ja auch spekuliert, diese Null, Love und ein Bezug zu Tennis, was sicherlich mein Gebiet ist, aber das Ganze wurde dann doch eher skeptisch betrachtet, dass da kein Zusammenhang bestehe, weil einfach Null und Anfang keinen Sinn ergeben kann oder insofern. Und dann stand auch irgendwas davon, Toru heißt ja so etwas, so viel wie durch jemanden sehen, also transparent sein, soll anscheinend Amuro sein, daher irgendwie dieser Spitzname herkommen. Naja, wie man es nimmt, er erschrickt ja auch ganz ja, urplötzlich beim Hören dieses Namens. Scheinbar hatte er noch ein Kindheitstrauma hinter sich, wie auch immer. Mich fasziniert jedenfalls, schon immer hat mich die Forscherabteilung der Organisation interessiert, in der ja auch Elena Miyano tätig war. Ja, ansonsten, was ich dazu sagen kann, tatsächlich, sie sieht ihr ähnlich. Bislang hat man ja nur einmal, glaube ich, ihren Kopf gesehen. Ganz kurz, glaube ich, Ganz ja, kurz, so. ne? Da hatte sie, glaube ich, auch so eine, die Augenpartie war ganz hell. Das heißt, sie war wahrscheinlich Brillenträgerin, zumindest schließt man das, ne? Daraus. Und der Rest war eben ganz dunkel gehalten am Gesicht und dann eben diese Haare, also sehr mysteriös das ganze Aussehen. Ich finde die Person sehr interessant, allein schon wegen dieser ganzen, ja, des Mystery Feelings, wenn man es so sagen darf. Diese Elena Miano, diese Charaktere, die eben noch nie wirklich, nimmt man zumindest an, noch nicht aufgetreten sind in der gegenwärtigen Handlung, und eben einen gewissen wichtigen Teil in der Vergangenheit eingenommen haben. Also ich bin da sehr fasziniert und würde mich auf jeden Fall freuen, da auch in Zukunft Näheres zu erfahren. Aber ich bin auch sehr zufrieden damit, dass man eben nicht unbedingt so viel erfährt, gerade bei solchen Charakteren, da die da erst dadurch auch so spannend sind, ne? Genau, Und ja. das ist einfach so, ja. Und interessant eben, Atsushi Miyano ist ja noch ein Stück weit noch geheimnisvoller, weil man den vielleicht gar nicht sieht, soweit ich das weiß. Ja, und auch nicht unbedingt aufgetreten ist. Ja, also dieses ganze, Elena Miano hatte auch britische Wurzeln, oder wie war das? Und das finde ich doch auch interessant, wie dann immer der Bezug zu den Ausländern ist, der anscheinend auch bei den Akais vorliegt. Oder nicht unbedingt, aber jedenfalls noch nicht bestätigt wurde. Ja, Aoyama Ja. wurde ja im Interview gefragt, ob denn der Boss der Organisation ein Japaner sei, meine ich, worauf er dann geantwortet hat, der das nicht sagen möchte oder keine genaue Antwort darauf gab. Also könnte auch sein, dass dort noch viel stärkere Wurzeln ins Ausland bestehen, als wir es bisher vermuten. Und ich war auch recht erstaunt über den Auftritt dieser Person dort, also Elena Miyano vielleicht oder diese Frau, wer auch immer das sein Ja. mag. Also wir alle haben ja eventuell ein Bild von Elena Miano im Kopf. Also ich auf jeden Fall hatte es vorher in meinem Kopf. Und dann taucht diese Frau dort auf und die sah für mich genauso aus wie diese Person, die ich immer im Kopf hatte. Also wie aus dem Ei gepellt, könnte man sagen. Also das aus Ei gepellt, ja. Ja, ich bin Ja, wirklich ne, das gespannt. echt. Wenn das stimmen sollte, dann besteht dort ja eine viel größere Verbindung zwischen Amuro und der Organisation, die ich vorher gar nicht vermutet hatte. Ich dachte irgendwie immer, Amuro wäre es in den letzten Jahren dazu gestoßen oder sonst was. Anscheinend ist er schon wirklich lange in der Organisation, auch so ein seit seiner Kindheit vielleicht, also. Das heißt, würde man das so annehmen, war er ja während seiner Ausbildung bei der Polizei auch parallel möglicherweise in der Organisation aktiv oder indirekt eben Teil dieser Gemeinschaft, ne? Ah, die Polizeiausbildung ist auch noch ein interessanter Punkt, da weiß ich gar Ja. nicht. Ja. Ah. Da war ja der Jahrgangsbeste, soweit ich das weiß. Oder Das stimmt, ja. mutmaßlich, ne? Genau, nach Vordate Wir wissen ja nimmt noch man. gar nicht, wie die Organisation überhaupt Mitglieder wirbt, wie man in die Organisation kommt. Da wird ja auch im Forum immer noch groß drüber spekuliert. Da habe ich mal ein Thema zu gesehen. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vorstellen, wie das vonstatten gehen soll, wie man in die Organisation kommt. Ich denke, eventuell erfahren wir da auch noch Näheres drüber oder müssen wir ja erfahren. Bisher haben wir nur Personen kennengelernt, die schon drin sind. Niemand ist neu dazugestoßen. Naja, wir Tja, sind ja. also das wird echt eine große Schwierigkeit, ich weiß nicht, für Aoyama da wirklich alle seine Leser zufriedenzustellen, wie er das lösen wird mit dem ganzen Konstrukt der Organisation, Ja, Aufbau und also so. Das wird echt. zufriedenzustellen ist schwierig. Ich schätze mal, es ist einfach so, wie es ist. Damit muss man sich dann abfinden. Das ist wie beim Mystery Train Fall, wo dann Kaito Kid auftaucht. Er hat sich so ausgedacht, muss man dann irgendwie hinnehmen, ob es einem gefällt oder nicht. Aber natürlich auch in dem Anspruch her, den er auch bisher stellt, ne? Also, Klar, der Anspruch muss erfüllt sein. genau, weil das Ganze, was er da schon erzählt, dass irgendwelche mysteriösen Wagen die ganze Zeit die Familie Mianos verfolgt haben und so weiter oder hinten standen und beobachten, das Ganze muss ja dann am Ende irgendeinen Sinn ergeben, ne? Ja, er kann jetzt nicht mit irgendwas Ja. Neuem kommen, was denn mit dem Alten gar nicht zusammenpasst. Das geht natürlich nicht. Das muss natürlich alles schon miteinander Hand in Hand gehen. Und wo wir jetzt schon bei Kapitel 888, 889 sind, wir haben nur noch 10 Kapitel bis zu 900, also in 3 Monaten etwa. Also im Sommer wieder haben wir wieder einen großen Fall hoffentlich vor der Nase. Und da bin ich wirklich schon gespannt. Ich lese da von diversen Leuten, was sie denn für Erwartungen an diesen Fall haben. Zum Beispiel habe ich mit unserem Wiki-Administrator XX Shinichi X Ran, XX, schöner Name, also mit Olli, der auch schon einmal hier im zwei, dreimal, glaube ich, schon hier im Podcast dabei oder im Conancast dabei war, habe ich schon gesprochen. Er hatte sich eine Menge gewünscht. Ich denke mal, man kann erwarten, dass eventuell Akais Tod aufgeklärt wird und Okia endlich zum Vorschein kommt. Denn dieser Fall mit Rikumichi Kusuda geht ja auch schon in diese Richtung, dass jetzt gesagt wird, okay, Amuro scheint herauszufinden, dass da irgendwas nicht stimmt. Nach dem Mystery Train Fall wollte er das Ganze ja nochmal neu aufziehen, ist jetzt im Krankenhaus angekommen und scheint dort so weit gekommen zu sein, dass er kurz vorm Durchbruch steht, wie denn Akai seinen Tod eventuell vorgetäuscht haben könnte. Da sind ja auch noch Theorien am Laufen. Da hatten wir auch mal einen speziellen Podcast zu veröffentlicht mit zwei Stargästen, oh nein, nicht Kevin, mit Dus und Korab, die wir damals eingeladen hatten. Den längsten Themenpodcast aller Zeiten. Den längsten Themenpodcast aller Zeiten, genau. Ja, also Kapitel 900 steht vor der Tür. Darf gerne eintreten. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich das Beste. Ein paar Aufklärungen wären nicht schlecht, finde ich. Schließlich hat das FBI ja auch den Fuß in der Tür, ne? Ja, ich denke auch, dass man erwarten kann, dass ein neues Organisationsmitglied auftaucht. Das war ja angekündigt. Stimmt, das wollte er auch noch machen, ja. Genau, in einem Interview 2013 wurde es angekündigt, dass 2014 ein neues Organisationsmitglied zum Vorschein kommt. Und darauf freue ich mich persönlich am meisten. Ich hoffe, das ist schwierig zu sagen. Ich wünsche mir jemand aus dem Innenbereich, also jemand aus der Forschung oder jemand aus dem geschäftlichen Bereich, die diese Tätigkeiten abwickeln müssen. Ich finde es immer schwierig, wenn man dann so sagt, 2014 soll das passieren, dann kommt Kapitel 900 und dann erwartet man dazu genau, dass ein neues Organisationsmitglied eingeführt wird. Das nimmt irgendwie für mich diesen Überraschungseffekt irgendwie weg. Ich fände es irgendwie viel schöner, wenn plötzlich wie bei Rena Mizunashi oder Kier einfach so ein Organisationsmitglied aus dem Nichts auftaucht, dass da irgendwie das ein Organisationsmitglied da ist und dann wird das neu eingeführt und dann alle sind überrascht, wir Leser auch, na vor allem wir Leser, aber ja, haben uns natürlich nicht überrascht. Das hätte für mich irgendwie viel mehr Charme, also... Vielleicht ist es ja einfach der Grund, zum Beispiel bei Bourbon war es ja so, es kamen drei Charaktere, kamen in Frage, aber da wurde es eben noch nicht angekündigt, wurde zwar der Bourbon gesucht, aber es war nicht ganz klar, welcher es ist, also er wurde ja schon sehr früh angekündigt. Also nochmal sowas, das ist was anderes. Und ich glaube, das neue Organisationsmitglied, das wird dann vom ersten Auftritt an schon klar als solches dann klassifiziert. Ich denke auch. Also nochmal so. Das wird dann ganz klar. Also Katz- und Maus-Spiel, das kann Aoyama eigentlich nicht bringen. Dann dauert es wieder 200, 300 Kapitel, bis das rauskommt. Mann, da sind wir schon. Am Ende ist das der gute Subaru Okiya, der sich eingeschleust hat. Der sich eingeschleust hat. In die Server der Organisation, ne? Ich meine, man könnte jetzt auch so ein bisschen spekulieren. Also bis Kapitel 900, davor kommt ja noch der 18. Film raus. Und Aoyama hat ja auch im Interview von einem neuen Charakter gesprochen, der im Film vorkommt, oder neuen Charakteren. Ob es Einzahl oder Mehrzahl ist ja nicht ganz klar. Und eventuell kommt dann auch kurz vor Kapitel 900 dann im Manga parallel, würde ja passen dann die Einführung von einem neuen Charakter. Also parallel zum Film, das würde ganz gut passen. Auch auf die Aussage dann im Interview. Ein neuer Irish, oder wie? Also. Ja, muss man gucken, ob es so ein wichtiger ist. Also vielleicht ist es ein Scharfschütze. Also wäre dies wahrscheinlicher, als jetzt irgendwie einen alten Charakter nochmal aufzukurbeln und der ist plötzlich ein Organisationsmitglied. Vielleicht der Kommissar mit dem Grauhörnchen. Oder was ist auf einmal überwandert? Bei neuen Organisationsmitgliedern fällt mir gerade ein, dass es irgendwie auch schwierig sein könnte, die irgendwie einzubinden, denn es gab ja schon zahlreiche große Organisationsfälle, wo eigentlich alle wichtigen Charaktere rund um Jin schon eingebunden waren. Bourbon war ja auch mehrmals dabei beim Kaufhausfall, beim Mystery Train jetzt. Wundert mich übrigens auch, dass er davor nicht dabei war, mal so ganz nebenbei. Und wenn jetzt noch ein neuer dazukommt, der auch im Umfeld von Jin aktiv ist, oder Jin und Wermut, das sind ja diese beiden Größen da, dann stellt sich natürlich immer mehr die Frage, warum dieser Charakter denn früher nicht dabei war. Also ich finde, man könnte eventuell mit einem neuen Organisationsmitglied vielleicht auf ein anderes Feld überschwecken, wie Clemens ja schon sagte, die Forschung. Ja. Man müsste, also, wenn jetzt noch was bei Gin und Wermut passiert, dann wird es langsam unglaubwürdig, habe ich das Gefühl. Ja, so ist es. Man muss auch sagen, Gin und Wodka sind wahrscheinlich die beiden Typen, die schon immer rumgelaufen sind, ne? Und auch unabhängig von Wermut. Und Wermut war ja eh im Ausland und Bourbon war wahrscheinlich auch eher so ein Typ, der entweder drin war oder draußen war, rumgeschickt wurde. Ja, also wahrscheinlich, vielleicht wird es dann jemand von einer anderen Partei, wie du sagst, also der nicht zur Gin-Fraktion gehört, sondern eher zu einem anderen, vielleicht zur, wie waren die anderen? Keine Ahnung, Tequila-Fraktion, wie auch immer. Ja, also. Man hat ja auch gesehen, wer hatte nochmal, ach ja, Irish, das war beim Film, der war anscheinend ein Freund von Pisco und so weiter. Ja, jedenfalls Mittelbeschaffung war das ja auch hier, eine mögliche, ein möglicher Bereich eben, Labortätigkeit. Naja, mal sehen, ne? Ja, da dürfen wir gespannt sein. Ich denke, da kann man noch ewig drüber spekulieren. Ich möchte es dabei auch belassen. Genau, ich wollte nur darauf hinweisen, dass man auf die Frage Amoros auch hätte antworten, wo Kusu da ist, hätte antworten können. Ja, der ist doch bei dem Kaffeeautomaten und leert da seine Dosen. Oder der ja. ist gerade in der Leichenhalle unten. Naja, wird gerade vom FBI seziert. Ja. Nein. Nun gut, soweit zu den aktuellen Spoilern. Da werden wir im nächsten Podcast noch genau drauf eingehen. Dann noch die Information, dass der Band 82, der ja vor kurzem in Japan veröffentlicht wurde, in der ersten Verkaufswoche auf dem zweiten Rang war. Da haben wir ein paar Statistiken zu veröffentlicht, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Das war's jetzt aber mit diesem News-Podcast hier. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verweise noch auf unser Wiki, conanwiki.org, wo es auch alle Informationen gibt, wo bald wieder eine Qualitätswoche stattfindet, wie ihr am Anfang des Podcasts gehört habt. Unbedingt mal reinschauen, Conan-Forum, da könnt ihr diskutieren. Wir haben ja auf einige Themen hier verwiesen, conanforum.org. Conannews.org ist der Ort, wo auch dieser Podcast offiziell erscheint, wo ihr alle News bekommt. Ja, iTunes sind wir auch zu finden als Conancast oder wenn ihr Conan News sucht, werdet ihr uns auch finden. Zudem haben wir noch einen YouTube-Account, youtube.com/Conannews. Facebook sind wir auch zu finden, facebook.com/Conannews, auch nach der WhatsApp-Übernahme noch dabei. Und Twitter haben wir auch, twitter.com/Conannews. Und das war's dann auch mit den Verweisen. Ich sage tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao und macht's gut. Wir hören uns. Und jetzt der Spruch bitte, Clemens. Ach, Clemens, Spruch mal wieder. Ja. Ja, wir drücken jetzt alle einmal bitte auf Stopp. Das wird gemacht, Clemens. Schon geschehen. Freut mich, dass du mal wieder mit dabei bist. Hat dieses Zero, das japanische Kanji oder was auch immer die Kanji, die Schriftzeichen, eine tiefere Bedeutung oder? Na, ich denke mal, im Japanischen wird Zero einfach mit zwei Kana geschrieben, also C und Ro. Ah, okay. Ich, kein Kanji. Ja, da weißt du mehr. Ja, diese Schriftzeichen sehen für mich sehr ominös aus, könnten auch Kanji sein, dann sind es eben andere Schriftzeichen. Gut. Alle sind überrascht. Wir Leser auch, na, vor allem wir Leser, aber wir haben uns natürlich nicht überrascht. Nein, ich möchte mich nicht spoilern.